Sechste Lektion. Freundinnen. Peter Schmidt wartet von der Palastkino. Es ist schon 8:55 und Monika ist noch nicht gekommen. 8:30 beginnt der Film. Peter hat Monika neulich beim Tanzen kennengelernt. Sie hat ihm gut gefallen und er hat sich mit ihr für heute 8 Uhr verabredet. Jetzt ist es schon 8:50. Hoffentlich kommt sie noch, denkt Peter. Er geht zum Fräulein an der Kasse und fragt, hat der Hauptfilm schon angefangen? Das Fräulein sagt, nein, aber die Wochenschau läuft schon. Jetzt kommt Monika endlich. Sie ist aber nicht allein. Eine Freundin begleitet sie. Guten Abend, Herr Schmidt, sagt sie und lächelt freundlich. Sie haben sicher schon gewartet. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe meine Freundin getroffen und wir sind etwas zu spät gekommen. Darf ich Sie meine Freundin Gisela vorstellen? Das ist Herr Schmidt. Fräulein Bender. Ich freue mich sehr, antwortet Peter. Sie gehen doch mit uns ins Kino. Ich möchte nicht stören, antwortet Gisela. Nein, Sie stören uns ganz und gar nicht, sagt Peter. Denn Gisela gefällt ihm gut. Dann gehen die drei ins Kino. Nach der Vorstellung fragt Peter die Mädchen. Darf ich Sie noch zu einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein einladen? Sie gehen zusammen ins Café Miran. Nach einer Stunde will Monika nach Hause gehen, denn es ist spät. Darf ich Sie nach Hause bringen? Fragt Peter höflich. Danke, nicht nötig. Wir gehen zusammen heim. Gisela wohnt im Hause nebenan. Wann sehen wir uns wieder, Fräulein Köhler? Ich weiß nicht. Aber rufen Sie doch im Büro an. Hier ist die Nummer. Dann verabschieden Sie sich und gehen nach Hause. Unterwegs unterhalten sich die Mädchen. Wie gefällt dir Peter? Fragt Monika. Nicht schlecht, antwortet Gisela. Aber warum hast du ihm denn deine Telefonnummer gegeben? Du hast doch schon einen Freund. Ich habe ihm gar nicht meine Nummer gegeben, sondern deine.